Richard Wurmbrand, geboren am 24.03.1909 in Bukarest, Rumänien. Jude, evangelischer Pfarrer, in den USA als Ausländer registriert. Von 1948 bis 1956 aus religiösen Gründen in Haft. 1959 wieder im Kerker. 1964 dem rumänischen Staat abgekauft für 29.000 Mark. Also ein Pfund Mensch für 291 Mark 20. Richard Wurmbrand, Ritter von 18 höchsten Orden. Foltermerkmale kommunistischer Behandlung. Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 3. Gedenket der Gefangenen, als wäret ihr mit ihnen im Kerker. Der Misshandelten, als wäret ihr selbst mit eigenem Leibe. Als wäret ihr selbst mit eigenem Leibe.